50 languages. 100. 100. Adverbien. Adverbien. Schon einmal, noch nie. Schon einmal, noch nie. Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Nein, noch nie. Nein, noch nie. Jemand, niemand. Jemand, niemand. Kennen Sie hier jemand? Kennen Sie hier jemanden? Nein, ich kenne hier niemand. Nein, ich kenne hier niemanden. Noch nicht mehr. Noch nicht mehr. Bleiben Sie noch lange hier? Bleiben Sie noch lange hier? Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. Noch etwas, nichts mehr. Noch etwas, nichts mehr. Möchten Sie noch etwas trinken? Möchten Sie noch etwas trinken? Nein, ich möchte nichts mehr. Nein, ich möchte nichts mehr. Schon etwas, noch nichts. Schon etwas, noch nichts. Haben Sie schon etwas gegessen? Haben Sie schon etwas gegessen? Nein, ich habe noch nichts gegessen. Nein, ich habe noch nichts gegessen. Noch jemand? Niemand mehr. Noch jemand? Niemand mehr. Möchte noch jemand einen Kaffee? Möchte noch jemand einen Kaffee? Nein, niemand mehr. Nein, niemand mehr.